Guten Morgen, Hofbauer. Morgen, Il. Zigaretten. Wie jeden Morgen. Nicht die. Möchte die Grünen. Teurer? Schreib's auf. Naja, weil Sie es sind, Hofbauer. Und weil wir zusammenhalten müssen. Ich bin ein alter Sünder, Hofbauer. Wer ist das nicht? Es war ein böser Jugendstreich, den ich hier spielte. Doch wie da alle den Antrag abgelehnt haben, die Güllener, einmütig, trotz dem Elend, ja, war es die schönste Stunde in meinem Leben. Morgen, Herr Ill. Guten Morgen. Schönen guten Morgen. Ein Liter Milch für jede der Damen. Vollmilch, Herr Ill. 2 Liter Vollmilch, Herr Ill. Vollmilch. Und Butter, 200 Gramm. Und Weißbrot, 2 Kilo. Wohl geerbt, die Damen. Wohl geerbt. Schreiben's auf. Schreiben's auf. Naja, alle für einen, einer für alle. Noch Schokolade für 2,20. Auch aufschreiben. Auch die essen wir hier, Herr Ill. Guten Morgen. Guten Morgen. Moin. Morgen. Wird heiß werden heute. Eine Kundschaft habe ich diesen Morgen. Sonst die ganze Zeit niemand und nun strömt's seit einigen Tagen. Ja. Wir stehen eben zu Ihnen, zu unserem Ill, felsenfest. Felsenfest, Herr Ill. Ja, felsenfest, Herr Ill. Wirst im Frühling zum Bürgermeister gewählt. Todsicher. Todsicher, Herr Ill. Todsicher. Cognac. Kostet 20,35. Kann sich niemand leisten. Man muss sich auch etwas gönnen. Bitte. Eine Flasche Cognac. Und Tabak für die Pfeife. Schön. Import. Der Cognac und der Tabak, das macht 23,80. Ja, schreib's auf. Diese Woche will ich eine Ausnahme machen. Doch, dass du mir am 1. zahlst, wenn die Arbeitslosenunterstützung fällig ist. Ja, guten Morgen, Will. Helmesberger! Ja, was? Du hast neue Schuhe. Gelbe neue Schuhe. Nun? Auch du? Hofbauer, auch du hast neue Schuhe. Na, und? Auch ihr? Neue gelbe Schuhe. Warum nicht? Ja, warum nicht? Neue gelbe Schuhe. Ich weiß nicht, was du daran findest. Man kann doch nicht ewig in alten Schuhen rumlaufen. Neue Schuhe? Wie konntet ihr neue Schuhe kaufen? Wir ließen's aufschreiben, Herr Ill. Ja, aufschreiben, Herr Ill. Ihr ließet's aufschreiben. Auch bei mir ließet ihr's aufschreiben. Besseren Tabak. Bessere Milch, Cognac. Warum habt ihr denn auf einmal Kredit in den Geschäften? Bei dir haben wir ja auch Kredit. Womit wollt ihr zahlen? Womit wollt ihr zahlen? Womit wollt ihr zahlen? Womit? Womit?